oard.de, one every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-Up-A-Day-Folge an diesem Dienstag, den 28. Februar. Falls ihr euch wundert, beziehungsweise falls ihr meinem YouTube, beziehungsweise dem One-Up-A-Day-YouTube-Kanal folgt, Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 26. Februar. Die Folge wird nur auf der Seite und im Feed halt am 28. veröffentlicht. Bei YouTube könnt ihr sie schon vorher sehen, deswegen vielleicht die Zeitdifferenz, die euch nun verwirren wird. Es ist die kleine Nachhöre zur Huawei Keynote. Es gab ja nicht nur am Sonntag, den 26. Februar, die LG Keynote, es wurde ja auch noch Nokia-Geräte vorgestellt und so weiter beim Mobile World Congress in Barcelona, und natürlich kann man die Huawei Keynote auch nicht einfach übergehen, sondern muss darüber sprechen. Fangen wir einfach mal an, dasselbe, was ich über die Keynote gesagt habe, für LG gilt eigentlich auch tatsächlich für Huawei. Manche Unternehmen können es, manche nicht. Huawei konnte es in diesem Fall auch nicht so wirklich. Nicht, dass man sich durch einen Hochschulvortrag kämpfen musste, was die unterschiedlichen Varianten der neuen Blau oder des neuen Blautons und des Grüntons für das Huawei P10 anbelangt. Und wo diese Farben überall vorkommen, unter anderem im Himmel und im Wald und so weiter. Nein, wir mussten uns auch noch durch den Menschen oder ja, also ich fand es anstrengend, die Keynote, andersrum. Einerseits den Vortrag, was ich eben gesagt habe, und dann, ich weiß gar nicht, wer das war, ein asiatischer Mann, ob das jetzt irgendwie der CEO von Huawei ist oder so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall, der hielt die Keynote, und ja, mit Englisch war es da nicht ganz so weit her, und den Menschen zu verstehen war echt schwer. Jedenfalls für mich. Da habe ich dann im Nachhinein nochmal die Blogartikel lieber gelesen von den Kollegen, um zu verstehen, worüber der Mensch überhaupt geredet hat. Ja, ich glaube, so könnte man das ganz gut sagen. Vorgestellt wurden neue Geräte. Klar, Huawei P10, P10 Plus und die Huawei Watch 2. Gehen wir einfach mal durch die technischen Sachen durch. Und zwar haben die Geräte alle, also nein, die Huawei P10 oder P10 Plus haben WLAN, AC, MicroSD-Slot, NFC, Bluetooth 4.2, Android 7.0 Nougat und die neueste Immersion UI Version 5.1, die wohl auch auf andere Geräte kommen soll. Hoffentlich auch auf andere Honor-Geräte. Genau, Frontkamera. 8 Megapixel Blende F1.9, also Blende 1.9. Das P10 hat da wohl, wenn ich das richtig sehe, einen Fixfokus, und das P10 Plus einen Autofokus. Endlich auch mal Videoaufnahmen, 4K-Videoaufnahmen werden unterstützt von der Hauptkamera. Es ist natürlich wieder mit Leica zusammen eine Dualkamera, 20 Megapixel Monochrom-Sensor. 12 Megapixel RGB, nee, ist das nicht andersrum? Wartet mal, da habe ich doch irgendwas falsch aufgeschrieben, oder? Das kann doch eigentlich gar nicht so sein. Warum ist denn? Kamera. Doch, RGB, Monochrom, Tatsache. Okay, stimmt doch. Also, 20 Megapixel Monochrom-Sensor, 12 Megapixel RGB-Sensor, Dualkamera. Das P10 hat eine Blende jeweils wieder von 2.2 und Leica Submarit, ist das die Linse, der Sensor? Ich weiß es nicht. P10 Plus hat eine Blende von 1.8 und nicht Leica Submarit, sondern Leica Sumilux. Das P10 hat 4 GB Arbeitsspeicher, das P10 Plus hat 6 GB Arbeitsspeicher. Als Prozessor gibt es einen Kirin 960 Octa-Core, GPU ist eine Mali G71. In Deutschland hat das PC einen 64 GB internen Speicher und das PC Plus 128 GB. Das PC hat ein 5,1 Zoll Full HD Display. Das PC Plus hat ein 5,5 Zoll WQHD Display. Das P10 hat folgende Abmessung: 69,3 mal 145,3 mal 6,98 mm und wiegt 145 Gramm. Das P10 Plus hat Abmessung von 74,2 mal 153,5 mal 6,98 mm und wiegt 165 Gramm. Es gibt neue Farben, nämlich genau, was ich sagte, dieses Grün und Blau und dann gibt's auch noch irgendwie Roségold und Gold und Silber und irgendwas in Schwarz gibt es auch noch. Glaube ich jedenfalls. USB-C, natürlich habe ich schon erwähnt, ich weiß es gar nicht genau. 3200 mAh Akku. Habe ich den Akku schon erwähnt? Bin ich blöd? Ich weiß es nicht. PC hat 3200 mAh Akku, PC Plus hat 3750 mAh Akku und natürlich wird Quick Charge auch unterstützt. Das ist das erste Huawei Gerät und somit auch Honor Gerät, wo der Home-Button, der Fingerabdruckscanner, das meinte ich, nach vorne wandert, ist unterhalb des Displays jetzt und ihr habt noch wohl die Soft-Buttons, habt ihr auch auf dem Display, also zurück und Home-Button und Task-Switcher-Button, aber wenn ich das richtig gelesen oder gesehen habe, könnt ihr auch die ausblenden und könnt dann den Fingerabdruckscanner, der wohl unter Glas ist, also auch kein Knopf ist, den ihr richtig reindrücken könnt, irgendwie kurz halten, dann ist es zurück und länger den Finger drauf halten, dann ist es der Home-Button und Doppeltap oder irgendwie sowas und dann ist der Task-Switcher. Finde ich ganz interessant, das Bedienkonzept. Ich glaube, beim Xiaomi Mi 5S war das auch so, wenn mich nicht alles täuscht. Die Preise soll ich vielleicht auch noch erwähnen, nicht wahr? Wo haben wir es? Ab Mitte März ist das P10 verfügbar für 599 €. Und ab Anfang April ist auch das P10 Plus dann verfügbar für 749 €. Das ist ein stolzer Preis. Damit stößt man schon so langsam in Apple-Regionen vor. Und irgendwie habe ich fast das Gefühl, ja, jetzt wird das richtig durchgezogen. So langsam Huawei halt irgendwie die Premium-Marke und Honor die, ja, die günstige Marke. Aber nicht viel weniger Premium, finde ich jedenfalls. 500, also was ich schade finde, ist, dass verzichtet wird auf Press Touch, also Display doller drücken wie 3D Touch, bei Apple, das hatte ja das P9 Plus noch. Und ob es einen Infrarotport gibt, weiß ich gar nicht mehr jetzt. Ja, die Geräte gefallen mir ziemlich gut. Optisch. Das Blau finde ich sehr schön und auch die Farben. Und ich kann mir vorstellen, gerade das 5,1 Zoll Display, das sehr angenehm in der Hand liegt. 599 € ist natürlich ein stolzer Preis, UVP. Wobei Huawei-Geräte sind auch relativ preisstabil. Sondern bei Samsung-Geräten hätte ich jetzt gesagt, wartet einen Monat und dann ist es 100 € günstiger, so ungefähr. 499 €. Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Man wird es sehen. Auf jeden Fall wirkt das nicht schlecht und ich habe auch schon nach einem Testgerät angefragt und hoffe, dass das dann nicht erst irgendwie oder irgendwann Mitte des Jahres kommt. Sag ich einfach mal so. Genau, Huawei Watch 2 und Watch 2 Classic wurde auch vorgestellt. Technische Daten der Huawei Watch mal eben durchgehen. 1,2 Zoll Display, 390x390 Pixel, Snapdragon Wear 2100 CPU, Speicher 2 GB. LTE-Modul ist verbaut, Nano-SIM und eSIM, Akkulaufzeit bis 2 Tage bei normaler Nutzung 420 mAh, GPS, ja, NFC, ja, Herzfrequenzsensor, ja, wasserdicht nach IP68, das ist übrigens das P10 auch, Software Android Wear 2.0, wechselbare Armbänder, Gehäusegröße 45 mm, die Watch 2 Classic hat ebenfalls dasselbe Display, hat dieselbe CPU, hat denselben Speicher, LTE ist nicht vorhanden, bis 3 Tage bei normaler Nutzung, 420 mAh, GPS ja, NFC ja, Herzfrequenzsensor ja, IP68, Android Wear 2.0, wechselbare Armbänder 45 mm. Und irgendwann im April soll das wohl verfügbar sein. Mit Android Wear 2.0 kommt auch der Google Assistant auf die Uhr. Und die Watch 2 fängt dann an ab 329 Euro und ich glaube das teuerste Modell irgendwie 399, wenn ich das recht in Erinnerung habe und richtig mir notiert habe. Eine SIM in der Uhr brauche ich nicht, da hat man dann noch mehr Strahlung und so und ja, man kann damit telefonieren und das ist auch ganz cool vielleicht, wenn man unterwegs ist und laufen ist und man muss irgendwie das Smartphone nicht dabei haben und ich bin mir sicher, so solch eine Uhr wird auch ihre Anwender finden und so. Für mich persönlich, ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe dafür, halten wir das mal so fest. Ja, das war die kleine Nachhöre. Fast 12 Minuten, auch lang genug geworden. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.